William Paterson, der auch so ordentliche und vollmächtigte Botschafter von Commonwealth von Australia in der TVJK und seine Begleitung, trafen sich vom 20. bis zum 24. Juni mit den Mitarbeitern des Außenministeriums der TVJK, darunter Choi Hyo-chol, Leiter der Hauptverwaltung für Asien und Ozeanien, und Ma Dong-hui, Direktor des Instituts für Abrüstung und Frieden. Die koreanische Seite informierte die australische Seite konkret über den prinzipiellen Willen der Regierung der TVJK dazu, unter dem außenpolitischen Ideal von Souveränität, Frieden und Freundschaft die Freundschaftsbeziehungen mit Australien unabhängig von der Veränderung der Lage in verschiedenen Bereichen wie Politik, Wirtschaft und Kultur auszubauen und über ihren Standpunkt zur Atomfrage der koreanischen Halbinsel und zur Frage der Nord-Süd-Beziehungen. Die australische Seite teilte den Koreanern offen die Meinungen ihrer Seite über verschiedene Fragen vom regionalen und gegenseitigen Interesse wie die der koreanischen Halbinsel mit und versicherte, dass sie die TVJK weiterhin als souveränen Staat anerkennen und sich nicht mit ihr verfeinden wird. Sie nahm den Standpunkt der TVJK dazu in Akt, dass die amerikanische feindliche TVJK-Politik den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel viel verhindert. Die beiden Seiten berieten ernst über den Weg für die Entwicklung der bilateralen Freundschaftsbeziehungen. Der australische Botschafter und seine Begleitung besichtigten verschiedene Zusammenarbeitsbauobjekte, einschließlich des Freispiegelwasserversorgungssystems in der Kreisstadt Dongnim, Bezirk Nordpyongan, für die die australische Regierung über internationale Organisationen Geld gespendet hatte.